Andacht am 18.05.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Gottheit und Menschheit. Guten Morgen. Vielleicht habe ich dir das Geheimnis, wie du jeden Tag gut beginnen kannst, schon verraten. Vor vielen Jahren habe ich jeden Morgen meine Bibel gelesen, auf Papier. Ich besitze immer noch eine Bibel aus Papier, doch ich habe sie schon lange nicht mehr in die Hand genommen, weil ich die Bibel über das iPad lese. Zum einen ist das viel bequemer, denn ich reise sehr viel. Außerdem habe ich darauf wahrscheinlich 100 verschiedene Bibeln. Es wäre schwierig, sie alle mitzunehmen. Ich lese also alles auf dem iPad. Und jetzt zeige ich dir, wie dein Tag wunderschön beginnt. Nimm dein iPad und schalte es an. Und dann siehst du als erstes am Morgen den Bildschirmschoner. Das sehe ich, wenn ich mein iPad öffne. Mein Mädchen und mich, wir lieben einander. Was hilft es dir, wenn du eine gute Beziehung mit Jesus hast, aber deine Ehe ist ein Chaos? Natürlich ist es gut, eine tiefe Beziehung mit Jesus zu haben, doch ich habe so viele Menschen getroffen, die Jesus nicht gut dienen können, weil sie nicht dafür gesorgt haben, dass ihre Ehe funktioniert. Lasst mich euch einen Rat geben. Die Bibel sagt, die Ehe ist ein Bild für Jesus und die Gemeinde. Es geht in der Ehe nicht darum, dass zwei Menschen miteinander glücklich sind, sondern in der Ehe geht es um ein Geheimnis, wie Paulus es in Epheser 5 nennt. Das Geheimnis ist, dass zwei unpassende Menschen gemeinsam in einer Bundesbeziehung leben. Es ist sehr unpassend, dass Gott und du gemeinsam in einer Bundesbeziehung leben, denn das ist kein passendes Paar, weil er perfekt ist und du und ich, wir haben viel Chaos in unserem Leben angerichtet. Und dennoch besteht dieser Bund. Die Bibel sagt, dies ist das Geheimnis der Ehe. Zwei Menschen, die in einem Bund zusammenleben und zeigen, dass Gott alles in ihrem Leben ist. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Ich gehe nun zurück zu 1. Petrus 1 in der Passion-Übersetzung. Heute Morgen, als ich Zeit mit Jesus verbracht habe, wollte ich eigentlich etwas anderes lesen. Aber ich konnte nicht davon loskommen. Wir haben bereits über diese unfassbare Hoffnung im Himmel gesprochen, die unsere ewige Zukunft mit Jesus ist. Sie wird niemals kleiner werden, niemals verschwinden und nie beschmutzt werden. Eine perfekte Sache. Schau, was als nächstes kommt. In Vers 5. Durch unseren Glauben. Ist es unser Glaube oder ist es Gottes Glaube? Es ist unser Glaube. Und dennoch ist es Gott. Denn Gott gab dir den Glauben. Alles beginnt mit ihm, doch es geht mit uns weiter. Hast du diese Aussage verstanden? Alles beginnt mit ihm, doch es geht mit uns weiter. Aus diesem Grund kann ich persönlich der Theologie nicht zustimmen, dass man nach der Errettung ein für allemal errettet ist. Gott hat deine Errettung durch das Kreuz initiiert und er hat dir auch den Glauben daran gegeben. Die Bibel sagt im Hinblick auf die Erlösung, der Glaube kommt zu dir, indem du das Evangelium hörst. Als du das Evangelium gehört hast, gab Gott dir den Glauben, um an das Evangelium zu glauben. Ist das nicht fantastisch? Gott ist so unvorstellbar wunderbar. Doch nachdem Gott alles am Kreuz getan hat und dir sogar den Glauben daran gab, musst du nun weitermachen. Deshalb kann keiner seine Erlösung verlieren, doch jeder muss sich entscheiden, auch weiterhin im Glauben zu wandeln. Letzte Woche habe ich eine Statistik gelesen, die mich schockiert und erschüttert hat. Ein vertrauenswürdiger Mann Gottes führte eine Umfrage unter Menschen durch, die sich von Gott abgewandt haben. Es waren nicht nur Menschen, die nicht mehr in die Kirche gehen wollten, sondern feurige, hingegebene, radikale Christen, die Gott den Rücken zugewandt haben. Sie wollten nicht mehr glauben. Einige von ihnen wurden sogar Atheisten und andere verleugnen Jesus buchstäblich. Sie sagten, dass sie nicht mehr daran glauben. Einige von ihnen waren sogar Pastoren. Dieser Mann machte die Umfrage, weil er herausfinden wollte, warum sie das getan hatten. Eines Tages werde ich in einem Live darüber sprechen. Oh Gott, es ist schockierend. Hört zu, wir, die wir Jesus lieben, müssen sorgfältig darauf achten, dass wir ihn gut repräsentieren. Denn einer der Hauptgründe, warum sich diese Menschen von Gott abwandten und Jesus verleugneten, war die schreckliche Art und Weise, wie ihn seine Kinder repräsentiert haben. Wir haben die Verantwortung, Gott gut zu repräsentieren. Keinen religiösen, zornigen, manipulativen und kontrollierenden Gott, sondern einen liebenden, fürsorglichen Gott, der unsere Schwächen versteht. Also schau, was die Bibel sagt. Durch unseren Glauben, den Gott in unsere Herzen gelegt hat, beschützt uns die mächtige Kraft Gottes immerzu. Leute, wisst ihr, worüber ich so gerne spreche? Über die Vereinigung von Menschheit und Gottheit. Es ist nicht nur Gott und es bin nicht nur ich, es sind immer wir. Genau darum geht es bei einem Bund. Das Ich ist gestorben und das Uns wurde geboren. Wenn du studierst, was ein Bund tatsächlich ist, wirst du herausfinden, dass dies eine der Ausdrucksformen des Blutbundes ist. Ich helfe dir hier ein bisschen, falls du das noch nie gehört hast. In dem Moment, in dem ich einen echten Bund mit Daniel eingehe, gab es kein Ich, Reinhard, und du, Daniel, mehr. Das stirbt in dem Moment, in dem du in den Bund eintrittst. Nun gibt es nur noch ein Uns. Wenn Daniel Schulden hat und ich Millionen habe, hat er nun keine Schulden mehr und ich habe keine Millionen mehr. Was immer wir haben, haben wir. Ich hatte bei Brasilien Kids Care ein Treffen mit Anwälten und anderen Rechtsberatern, eine komplizierte Sache, weil sich mal wieder ein Gesetz in Brasilien geändert hat. Sie machen es wieder einmal schwierig für Wohltätigkeitsorganisationen wie uns. Debbie ist Vizepräsidentin und ich bin Präsident. Und es darf keine Beziehung zwischen diesen beiden Personen bestehen. Einfach kompliziert. Also haben wir diskutiert, welche Lösungen es gibt. Und ich sagte, ihr könnt Debbie aus den offiziellen Dokumenten als Vizepräsidentin herausnehmen, das macht keinen Unterschied. Denn als wir geheiratet haben, gab es keinen Reinhard und kein Debbie mehr, es gab nur noch uns. Ich lebe kein eigenes Leben und treffe irgendwelche Entscheidungen, die sie später herausfindet. Das sind immer wir, ein Leben. Wenn ich ein Herz für Brasilien Kids Care habe, werde ich nichts tun, solange wir keine Einheit und Übereinstimmung gefunden haben. Genau das ist der Bund mit Gott, diese wunderschöne und perfekte Vereinigung zwischen Gottheit und Menschheit. Wenn wir das in unserem Herzen erfassen, wird sich alles ändern. Gott gibt dir also den Glauben, um zu glauben. Er gibt dir den Glauben, um in den Himmel zu kommen. Er gibt dir den Glauben, damit du eines Tages ein Erbe hast, das niemals endet, nie kleiner wird und nicht zerstört werden kann. Doch er tut das nicht alleine, denn er tut nichts alleine. Wenn wir das nur begreifen könnten. Gott mach, Gott mach, Gott mach. Und Gott sagt, nein, wir machen es. Wir. Das Offenbarwerden der Söhne Gottes auf dieser Erde ist eine Vereinigung von Menschheit und Gottheit. Dies ist eine so kraftvolle und tiefe und einfache Wahrheit. Gott hat dir den Glauben gegeben und durch diesen Glauben beschützt dich seine mächtige Kraft. Das heißt, du musst dich nicht selbst beschützen. Jesus sagte, nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Alles ist sicher, alles ist gut. Du bist verborgen mit Christus Jesus in Gott. Alles ist gut. Aber Reinhard, warum erlebst du das und ich nicht? Ich kann dir wahrscheinlich sagen, warum. Weil viele Christen leider folgendermaßen leben. Alles hängt von mir ab. Ich muss machen, ich muss tun. Ich. Das ist Religion. Sie machen sich selbst kaputt und dann werden sie wütend auf Gott. Wo war er, als ich ihn gebraucht habe? Und andere haben diese Einstellung. Das macht alles Gott. Gott kümmert sich um alles. Wenn Gott es will. Sie sagen ständig, Gott hat die Kontrolle. Hör zu. Gott hat die Kontrolle über diese Erde nicht. Wir haben die Kontrolle in Verbindung mit ihm. Wenn du die Bibel studierst, wirst du entdecken, dass Gott seine Autorität durch uns ausübt. Du kannst also nicht darauf warten, bis Gott seine Autorität ausübt. Aber du darfst auch nicht einfach loslaufen und die Autorität so ausüben, wie du es willst. Es handelt sich um eine Verbindung zwischen zwei Bundespartnern, Gott und ich. Und durch diese Einheit werden seine Absichten immer erfüllt, immerzu. Es ist nicht möglich, dass Gottes Absichten nicht erfüllt werden, wenn Gott und der Mensch in Einheit vorangehen. Das müssen wir begreifen. Anstatt herausfinden zu wollen, was er von uns möchte und so viel Zeit mit Gebet und dem Aufsuchen eines weiteren Propheten zu verbringen, weißt du, was du stattdessen tun musst? Du musst das tun, was ich heute früh morgens dort in meinem Sessel getan habe. Herr, ich gebe mich hin. Ich bin hier, um mein Herz an dein Herz anzugleichen. Was immer in deinem Herzen beginnt, werde ich gemeinsam mit dir umsetzen. Überleg doch mal, wie einfach das ist. Denkst du, wenn Gott etwas initiiert, wird er anschließend Dinge vor dir verstecken? Was für ein Gott wäre das denn? Niemals! Wenn du lernst, in dieser wunderschönen Vereinigung und diesem Bund zu leben und deinen eigenen Werken zu ruhen, wie Hebräer 4 sagt, wird sein Plan für dich immer klar sein. Ich bin in meinem Leben, das kann ich ehrlich sagen, noch nie einer vollkommen hingegebenen Person begegnet, die ein Problem damit hatte, Gottes Plan für ihr Leben herauszufinden. Nie. Und ich lebe schon eine ganze Weile. Oftmals finden wir nicht heraus, was Gott in unserem Leben tun möchte, weil wir einfach nicht in dieser Hingabe leben. Wir denken, dass wir selbst etwas initiieren müssen. Wisst ihr, in Wirklichkeit habe ich Brasilien Kids Care und die Rettung der Kinder von Brasilien niemals initiiert. Doch in den Augen der Menschen habe ich es getan. In Wirklichkeit habe ich die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen nie initiiert. Nur in den Augen der Menschen habe ich es getan. In Wirklichkeit habe ich auch unseren Dienst mit all den Büchern und den sozialen Medien und all diesen Dingen nie initiiert. Ich habe es nie initiiert, dass ich diesen fantastischen, wunderbaren jungen Mann an meiner Seite habe. Wusstest du das? Ich habe nichts davon initiiert. Die Leute sagen, oh Reinhard, der Autor von 15 Büchern. Doch das ist nur eine irdische Perspektive. Vor kurzem schrieb meine Assistentin meinen Lebenslauf für ein Radiointerview auf. Ich habe ihn gelesen und gedacht, wow, das ist beeindruckend, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viele Dinge in meinem Leben gemacht habe. Denn ich betrachte mich einfach als Mann, der das tut, was Gott initiiert, und dann arbeite ich mit ihm zusammen, um es umzusetzen. Wenn du dich diesem Bund hingibst, in diesen perfekten, herrlichen Liebesbund, dann wird der Stärkere in diesem Bund alles initiieren. Und das ist Gott. Schau, was er sagt. Du bist seine Schöpfung, geschaffen zu guten Werken, die er im Voraus für dich bereitet hat. Auch das ist eine Verbindung zwischen Gott und Mensch. Gott hat die Werke bereits beschlossen, bevor du überhaupt geboren wurdest. Nun sagt er, ich werde das nicht tun und auch du wirst es nicht tun. Wir werden es tun. Ich habe die Werke initiiert, bevor du existiertest. Das ist der herrliche Bund, in dem ich immer auf deiner Seite bin. Alles, was mir gehört, gehört nun auch dir, denn es ist unseres geworden. Ich übernehme all deine Schuld und du übernimmst all meine Vorzüge. Und nun wandeln wir auf dieser Erde und bringen meine Schönheit zum Ausdruck. Was ist so schwer dran? Ich sag dir was. Religion, sie macht alles schwer. Heute Morgen saß ich in meinem Sessel und habe so sehr geweint, dass ich Kopfschmerzen bekam. Weißt du warum? Weil ich eine Nachricht über das gelesen habe, was Gott in der deutschsprachigen Welt tut. Als ich diese Nachricht beantworten wollte, wurde ich von Dankbarkeit überwältigt. Denn Deutsch ist meine Muttersprache, es ist mein Land. Und Gott tut in der deutschsprachigen Welt so kraftvolle Dinge durch mich, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt haben könnte. Was mich überwältigte, während ich diese Nachricht schrieb, war Folgendes. Ohne danach gesucht zu haben, ohne jemanden anzustellen oder zu versuchen, mich mit Menschen zu verbinden, hat Gott mir ein Team in der deutschsprachigen Welt gegeben. Es müssen jetzt etwa 15 Personen sein, vielleicht 14, ich weiß nicht genau. Doch es sind wirklich die besten Leute. Wenn ich versucht hätte, Personen anzustellen und zu finden, denke ich nicht, dass ich bessere Menschen gefunden hätte. Ich glaube nicht, dass sie existieren. Jeder einzelne von ihnen wurde von Gott selbst mit mir verbunden. Ihr Herz zu dienen, ihr Herz zu lieben, ihr Herz das Reich Gottes zu bauen, ist überwältigend für mich. Und dann erhielt ich eine Nachricht von einer Dame aus der Schweiz, die sagte, ich werde meine Anstellung kündigen, um deine Nachrichten auf Deutsch zu übersetzen, ohne bezahlt zu werden, denn die Botschaft muss weitergetragen werden. Als ich das gelesen habe, berührte es mich so sehr, dass ich anfing zu schluchzen. Ich war überwältigt von der Größe und Güte Gottes. Wir verschwenden so viel Zeit, Energie und sorgen dafür, um Dinge selbst herauszufinden, anstatt in Hingabe an den herrlichen Gott und diesen herrlichen Bund zu leben. Er wird alles so perfekt ausrichten, denn die Initiative liegt bei ihm und nicht bei dir. Du setzt lediglich das fort, was er begonnen hat. Und das tust du mit ihm. Ich war überwältigt. Wie kann Gott mir einige der kostbarsten Menschen auf der Welt anvertrauen? Ich saß einfach da und sagte: Herr, bitte gib mir die Gnade, dass ich immer ein guter Verwalter von diesen kostbaren Menschen bin. Wir haben einen Verein von Brazilian Kids Care in der Schweiz und die Frau, die uns dabei hilft, wurde auf übernatürliche Weise durch Gott mit uns verbunden. Ich kenne viele christliche Dienste und Personen, die so müde und gestresst sind, weil sie ständig Dinge initiieren, die sie gar nicht initiieren müssen. Anschließend müssen sie permanent Menschen anwerben und Finanzen sammeln. Sie verwenden ihre ganze Energie darauf, die Menschen zu motivieren, die sie angeworben haben. Es gibt so viele Personen, die für unseren Dienst arbeiten, und ich muss niemanden motivieren. Weißt du warum? Durch unseren Glauben wird die mächtige Kraft Gottes uns ständig beschützen bis zu unserer vollen Erlösung. Wenn ich nicht sicher wäre, dass alles, was wir tun, von Gottes Herz initiiert wurde und ich es lediglich fortführen muss, indem ich mein Vertrauen auf ihn setze, der dafür sorgt, dass alles gut weiterläuft, würde ich alles schließen, was ich mache, und in den Ruhestand gehen. Ich würde die Zeit mit meiner Frau genießen, ein paar Enkel haben und mein Leben leben. Doch für mich ist dieses wunderschöne, fantastische Leben mit Gott so lohnenswert. Denk einmal darüber nach. Gott hat es initiiert. Ich glaube weiterhin daran, und solange ich es glaube, sorgt er dafür, dass alles gut ist. Das ist Ruhe. Noch einmal. Durch unseren Glauben wird uns seine mächtige Kraft tatsächlich beschützen. Schau, was er danach sagt. Ich habe nirgends eine so wunderschöne Formulierung gefunden wie in der Passion-Übersetzung. Möge dich der Gedanke daran vor Freude springen lassen. Deshalb muss ich mich oft beruhigen, denn der Gedanke an diese Tatsache lässt mein Herz vor Freude springen. Und meinen Körper auch. Woher hast du so viel Kraft, Reinhard? Es ist die Freude am Herrn, die unsere Stärke ist, wie die Bibel sagt. Wenn dich diese Wahrheit nicht vor Freude springen lässt, was dann? Schau, was er sagt. Das ist so wunderschön. Diese unfassbare Wahrheit und diese Freude sind unabhängig von Umständen. Seit 6 Tagen denke ich über diese Verse nach. Ich habe sie dutzende Male langsam gelesen und darüber meditiert. Seit 6 Tagen springe ich vor Freude, wenn ich darüber nachdenke. Schau, was er sagt. Möge dich der Gedanke daran vor Freude springen lassen, auch wenn du in letzter Zeit Trauer wegen vielen Prüfungen erdulden musstest. Dies ist das wahre christliche Leben. Inmitten von Bedrängnis, von Prüfungen und Schwierigkeiten gibt es etwas, das dich vor Freude springen lässt. Ich kann mir kein besseres Leben vorstellen als das, das ich gerade lebe. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem erleben wir täglich Bedrängnis und Herausforderungen an jedem einzelnen Tag. Allein die Leitung von Brazilian Kids Care ist eine Herausforderung wegen der komplizierten Bürokratie in diesem Land. Die Menschen zu betreuen, für die ich zuständig bin, ist kompliziert. Und dennoch kann ich mir nichts vorstellen, was mein Leben besser machen könnte. Gestern habe ich das deutsche Mentoring aufgenommen. Wir haben ein fortlaufendes Mentoring, bei dem jeder, der Deutsch, Englisch oder Portugiesisch spricht, stets willkommen ist. Wenn du Interesse daran hast, melde dich. Ich habe also das deutsche Mentoring aufgenommen und über die Rückkehr von Jesus, die Ewigkeit und solche Dinge gesprochen. Und ich sagte, vor kurzem hat mir jemand die Frage gestellt: Reinhard, wenn du sicher wüsstest, dass Jesus morgen wiederkommt, was würdest du dann heute anders machen? Und ich habe darüber nachgedacht und gesagt, gar nichts. Ich wüsste nicht, was ich ändern sollte. Ich würde die nächsten 24 Stunden bis zu seiner Wiederkunft genau so leben, wie ich im Moment lebe. Er hat es initiiert, ich vertraue ihm weiterhin und deshalb habe ich die Garantie, dass er es erfüllen wird. Und meine Ewigkeit ist sicher, deshalb springe ich vor Freude. Wisst ihr, der Grund, warum uns die Herausforderungen auf dieser Erde so sehr zu schaffen machen, ist einerseits, dass wir nicht die richtige Perspektive haben. Wir verstehen die wahre Realität der Ewigkeit nicht. Zum anderen vertrauen wir so viel mehr in die Kraft unserer schwierigen Umstände als in die Kraft des vollbrachten Werkes des Kreuzes. Das ist die traurige Wahrheit, die ich jeden Tag sehe. Die meisten Christen haben mehr Glauben an das, was der Teufel und die schwierigen Umstände ihnen antun können, als an die fantastische und überragende Kraft des vollbrachten Werkes des Kreuzes. Und deshalb konzentrieren sie sich permanent auf ihre Umstände, anstatt nach oben zu blicken und Danke zu sagen. Danke, danke, danke, Jesus. Der wahre Grund, warum ich vor Freude springe, hat sich nicht verändert. Du wirst dafür sorgen, dass letzten Endes alles gut werden wird. Wenn wir so leben würden, könnten wir durch Prüfungen gehen und dabei vor Freude springen, so wie es hier beschrieben ist. Meine Freunde, vielleicht bin ich ein Utopist. Vielleicht bin ich ein Träumer. Manche Menschen sagen zu mir, Reinhard, du musst realistischer sein. Schau dir den Zustand der Kirche an. Schau dir das Chaos in der Kirche an. Du musst realistischer sein. Doch mein Realismus lautet folgendermaßen. Mein Jesus, der alles besiegt hat, wird ein Volk erwecken, das dieser Welt die mannigfaltige Weisheit und Vollmacht Gottes demonstriert. Ich habe das vor mehr als 30 Jahren ganz deutlich in meinem Herzen gesehen. Wenn die ganze Kirche und die ganze Welt erschüttert werden und die Menschen frustriert sind und vor Gott und ihrem Glauben davonlaufen, sehe ich in meinem Inneren etwas ganz anderes. In meinem Herz sehe ich eine Gemeinde, die rein ist, die heilig ist, die sich hundertprozentig ihrem Liebhaber und Bräutigam hingegeben hat, die auf ihn und seine Absichten ausgerichtet ist, die eine große Ernte einbringen wird und die Güte Gottes auf der ganzen Welt verbreitet. Ich habe das gesehen und ich sehe es in jeder Erschütterung. Dies gibt mir die enorme Kraft, um jeden Tag voranzugehen. Meine lieben Freunde, warum trefft ihr nicht jetzt, in diesem Augenblick, eine Entscheidung? Sagt, Jesus, ich möchte auch ein Teil davon sein. Bete mit deinen eigenen Worten in etwa Folgendes. Jesus, falls ich in viele Dinge involviert bin, die du nicht initiiert hast, Dann zeige es mir heute und ich werde sie beenden. Das ist ein gefährliches Gebet. Vielleicht musst du deinen Dienst aufgeben. Du musst vielleicht deine Firma aufgeben. Ich sage damit nicht, kündige deinen Dienst oder deine Firma. Ich sage, du musst das vielleicht tun. Bete ernsthaft und von ganzem Herzen etwas Ähnliches wie dies. Jesus, zeige mir alles, was ich zurzeit tue, das nicht in deinem Herzen entstanden ist, sondern von mir initiiert wurde. Und das ich nun selbst am Laufen halten muss, was sehr stressig ist. Und ich werde die radikale Entscheidung treffen, es aufzugeben. Und dann sagst du Folgendes. Herr, hier bin ich. Ich gebe mich vollkommen hin. Ich möchte meinen Glauben in das setzen, was du begonnen hast, und nicht in das, was ich begonnen habe. Das werde ich tun. Plötzlich wird sich eine völlig neue Welt vor dir eröffnen und du wirst einfach in das eintreten, was er für dich initiiert hat, bevor du existiertest. Und dann vertraust du ihm immer weiter und gehst im Glauben voran. Wenn du das jeden Tag machst, wird er durch seine große Kraft dafür sorgen, dass es auch passiert. Und du wirst ständig vor Freude springen, in Schwierigkeiten, bei Prüfungen, in Situationen, die du nicht verstehst. Du wirst vor Freude springen. Leute, danke, dass so viele von euch heute einen Badge gekauft haben. Danke, dass ihr uns jeden Morgen zuhört. Danke für eure lieben Kommentare. Ehrlich, wir lieben es so sehr, euch zu dienen. Ich mache diese Lives nicht, weil ich mich verpflichtet fühle oder ein Internet-Marketing-Mensch bin. Ich mache sie, weil Gott mir etwas gegeben hat, das ich an euch weitergeben möchte. Und ich mache diese Lives, weil ich ein klares Verständnis davon habe, dass sie ein kleiner Teil des großen Bildes sind, das Gott auf der ganzen Welt gebraucht, um ein Volk zu erwecken, das den Bräutigam leidenschaftlich und mehr als alles andere in der Welt liebt, ihm nachfolgt und Teil der großen letzten Ernte ist. Dieses Volk wird der Welt von Neuem zeigen, wer Gott wirklich ist. Sie werden ihn so gut repräsentieren, dass Jesus zur Sehnsucht der Nationen wird, wie der Prophet uns verheißen hat. Also, bitte Gott, dass er dir zeigt, was du initiiert hast und in was du so viel Zeit und Kraft investierst, um es am Laufen zu halten. Wenn er dir nichts zeigt, sei einfach glücklich und bleibe in Frieden. Versuche nicht darüber nachzugrübeln, aber habe den Mut, ihm diese Frage zu stellen. Und dann gehst du einfach in dem schlichten Vertrauen weiter, dass du nichts tust, was er nicht initiiert hat. Und du wirst in einer unvorstellbaren Ruhe und in einem unvorstellbaren Frieden leben. Den Glauben, den du dazu brauchst, hat er bereits in dein Herz gelegt. Du musst ihn nicht erst suchen. Danke, Leute. Wir werden jetzt losgehen, denn wir haben einen wunderbar geschäftigen Tag vor uns. Morgen wird unser letztes Live bis in einem Monat sein. Ich werde nach Europa gehen und wurde bereits gefragt, wo man mich treffen kann. Ich sage es euch, ihr könnt mich gar nicht treffen. Seit mehr als 6 Jahren habe ich Geld zur Seite gelegt, um mir einen Wunsch zu erfüllen. Meinen 60. Geburtstag mit meinem allerbesten Freund zu feiern, indem wir 21 Tage lang mit einer Harley Davidson fahren. Wir beide werden also 21 Tage lang durch Europa fahren. Ich werde nicht arbeiten, ich werde keine Nachrichten beantworten und für die meisten Leute einfach von der Bildfläche verschwinden. Ich werde gutes Essen genießen, wunderschöne Landschaften sehen, es genießen, eine große Harley zu fahren und Gemeinschaft mit meinem allerengsten Freund neben meiner Frau zu haben. Deshalb werde ich einen Monat lang nicht hier sein. Danke, Freunde. Ich liebe euch.